sich Gott die heil'gen Hütten, die mit Heil bewohnt, so muss auch den Segen auf sich schütten. So wird der Sitz des Heiligtums belohnt.